my little stick in my highly evolved brain, I shall create fire. Servus zusammen. Habt ihr herausfinden können, worum es sich bei dem kleinen Einspieler gehandelt hat, bei dem kleinen Schnipselchen? Das machen wir jetzt immer. Sozusagen als kleines Gewinnspiel. Ich habe nämlich eine ganz tolle Seite im Internet gefunden, wo man sich diese kleinen Ausschnitte aus Filmen und so Zeugs runterladen kann. Und das machen wir jetzt am Anfang und am Ende eines jeden Blockcasts. Schauen wir mal, ob ihr das Ganze erraten könnt. Warum blockcaste ich schon wieder, obwohl ich da am Anfang so dagegen war? Ich finde es mittlerweile einfach nur toll, in diesem Programm die Soundeffekte zusammenzuschneiden. Und ich wollte euch davon erzählen, dass ich gerade mit dem Alex auch noch telefoniert habe, per Skype, was mal wieder wunderbar funktioniert hat. Gell, mein Schatz? Nicht immer über Skype schimpfen. Ja, ich habe mit dem Alex geskypt und er hat mir ein kleines Musikstückchen geschickt. Und irgendwie ist dann der Upload angebrochen. Das war ganz witzig, weil wir uns dann beide im Skype angeschwiegen haben, um die Bandbreite zu beobachten. Was sozusagen das Sinnloseste ist, was man eigentlich nur machen kann. Miteinander zu telefonieren, um dem anderen eine Datei zu schicken und dann gleichzeitig sich anzuschweigen. Aber gut. Warum machen wir das? Die Antwort, die auf alle IT-Fragen passt. Because we can. So. Meine Füße sind eiskalt. Das ganze Problem würde sich lösen lassen, wenn die Nachbarn bzw. die Mieter unter mir einfach mal ordentlich heizen würden, damit es hier durchdampft. Aber ich glaube, ich muss meine Heizung mal lüften. Ja, und dann werde ich mich recht bald ins Bett verkrübeln, denn mir ist wirklich eiskalt. Ich mache mir jetzt noch einen Tee und damit verziehe ich mich dann auf unser tolles Schlafsofa. Ich muss wieder erwähnen, wie toll das Ganze doch ist. Das ist echt super, man schläft bombastisch drauf. Bevor ich mich dann morgen Abend wieder nach Gunn abmachen werde, um da mit Kattel zusammen und ihrer Schwester und ich glaube ihren Freund und ihrem Bruder und dessen Freundin, ich weiß nicht, wie alles mitgeht. Auf jeden Fall schauen wir uns den vierten Teil von Harry Potter an, was ganz toll ist. Da der erste Harry Potter Film eigentlich so der Film war, in dem Kattel und ich irgendwie, ja, so angebandelt, sagen wir es mal so, haben. Ja, deswegen haben wir uns das irgendwie so, wir freuen uns mal auf November, wenn der neue Harry Potter rauskommt, weil es erinnert uns immer an die schönen Anfangszeiten, was jetzt zwar schon 4 Jahre her ist, aber nichts zu bedeuten hat, denn die Liebe wird mit jedem Tag größer. Ja, und mit diesem wunderschönen, schnulzigen, schmalzigen Ende werde ich mich nun in mein Bettchen verabschieden. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Hannes, speziell für dich. Die Geschichte über die Nachbarschaft kommt. Über meine tolle Nachbarin. Weißt ja schon Bescheid. Ja, aber da kommen ein paar kleine Geschichten. Mal so im Laufe der Zeit, wird mir schon was einfallen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und viel Spaß beim Erraten des Ausspielers? Abschlusstrailers? Das müsste uns eigentlich der Herr Steffen sagen können, wie das wirklich heißt. Outro? Keine Ahnung. Das Ende ist halt. Ciao! You know what the difference is between you and me? I make this look good.